1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, mit kleiner Verspätung melden wir uns. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Ja, was machen wir heute? Wir machen das, was wir immer freitags machen, nämlich eine offene Runde. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, streiten wollt, diskutieren wollt, plaudern wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Wir können über jedes Thema reden, das euch interessiert. Und der erste Anrufer heute Nacht heißt Jan. Und Jan ist 28. Guten Morgen, Jan. Moin. So, über was reden wir, Jan? Folgendes. Vor einem Jahr circa wurde bei mir eine Niere transplantiert. Ja. Und man muss dazu sagen, ich habe halt professionell Bodybuilding betrieben. Ja, lass mich kurz fragen. Eine Niere wurde transplantiert? Eine Niere, genau. Und was ist mit der anderen Niere? Da habe ich vor 4 Wochen also die Nachricht bekommen, dass sie auch langsam nicht mehr will, also ihren Geist aufgibt. Ach so, ich frage, deshalb vor einem Jahr hattest du also eine gesunde Niere und eine kranke Niere? Vor einem Jahr hatte ich noch beide gesunde. Vor einem Jahr wurde halt die andere rausgenommen. Ja, genau. Kann man nicht mit einer Niere leben? Kann man, aber die andere halt will jetzt auch nicht mehr. Ja, habe ich schon verstanden. Ich habe nur nicht verstanden, warum du damals transplantiert wurdest, wenn eine Niere noch gesund damals war. Ach so, ja, ja. Nein, die andere, die war, also eine war von den beiden auch nicht gut. Die war auch nicht gesund. Okay. Mhm. Deshalb. Ja. Transplantiert hast, du hast eine neue Niere bekommen. Nein, die wurde nur rausgenommen. Ah, jetzt haben wir es geklärt. Also, jetzt haben wir es. Transplantiert heißt ja rausgenommen und eine neue rein. Richtig. Es wurde eine Niere vor einem Jahr rausgenommen. Genau. So. Und jetzt ist die andere Niere auch krank. Jetzt ist die andere Niere auch krank, genau. Aber erzähl mal weiter. Du wolltest gerade erzählen, du bist Bodybuilder. Genau. Also ich habe bis vor einem Jahr habe ich noch professionell Bodybuilding betrieben. Ja. Und ja, da sind halt ein paar nicht so gesundheitswirkende Mittel geflossen. Das habe ich mir gerade fast schon gedacht. Das heißt, ja. Du hast aufputschende Mittel, Muskelaufbau. Aufputschende Mittel nicht, sondern aufbauende Mittel. Naja, okay. Okay, aufbauende Mittel. Genau. Illegale Substanzen genommen. So kann man das auch. Damit machen, die Muskeln noch dicker und größer und härter werden. Genau. Dicke Oberarme wie. Meine Oberarme waren wahrscheinlich so wie deine Unterschenkel oder Oberschenkel. Ja, kann ich mir schon vorstellen. So, jetzt hast du vor einem Jahr die Niere rausgenommen bekommen. Und du wusstest damals schon, dass das da einen Zusammenhang gibt. Du hast diese Substanzen genommen, die Niere ist kaputt gegangen. Oh, ich hab's mir vielleicht schon fast gedacht. Also kommt ja nicht von nirgendwo, weißt du? Hast du denn dann, nachdem die Niere rausgenommen war voriges Jahr, hast du dann aufgehört, das Zeug einzunehmen? Nee, ich nehme immer noch Stoff, aber halt nicht so viel. Du nimmst das immer noch? Ja, genau. Bist du des Wahnsinns? Was bin ich? Ja, ich sag, bist du wahnsinnig? Nee, du? Nee, ich nicht. Ich nehme ja sowas auch nicht ein. Und ich habe noch beide Nieren. Ja, das ist. Wie kann man denn so ein Zeug einnehmen, wenn man schon so einen Schuss vom Bug bekommen hat und eine Niere ist raus? Aber ich weiß nicht, ich denke mir so, das gehört irgendwie dazu. Ja, dann gehört dein Sarg auch bald dazu, oder wie? Na, bald. Hoffe ich noch nicht, aber. Ja, hör mal. Denk doch mal ein bisschen nach. Jetzt ist die andere Niere auch kaputt. Was heißt das für dich? Oh. Ja. Ganz, ganz schlecht, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Ja, hast du mit einem Arzt gesprochen, wie die Aussichten da sind, was da mit dir passiert? Ja, also, so wie es aussieht, brauche ich jetzt erstmal eine Spenderniere. Ja, das geht unter Umständen nicht sehr schnell. Das denke ich mir auch so. Das kann sein, dass du jahrelang darauf wartest. Dass ich was? Hörst du schwer? Dass du jahrelang darauf wartest. Ja, das kann sein. Das kann sein. Das bedeutet Dialyse. Das bedeutet Dialyse jetzt schon. Ach, jetzt schon? Du musst jetzt schon zur Dialyse? Ich muss jetzt schon zweimal wöchentlich in der Dialyse. Und du nimmst jetzt immer noch diese Substanzen ein, obwohl du zur Dialyse musst? Ich nehme jetzt immer noch die Dinge ein, genau. Ich bin fast geneigt zu sagen, dann hast du es auch nicht anders verdient. Wenn du so grob fahrlässig mit deinem Körper umgehst. Ja, du bist aber nett, du. Ja. Habe ich nicht recht? Weiß ich nicht. Ja, wie weiß ich nicht? Weiß ich nicht. Dir ist klar, wir wiederholen nochmal. Du hast eine Niere schon verloren. Die andere Niere ist hochgradig erkrankt. Ja. Vermutlich hängt es zusammen mit diesen Stoffen, die du einnimmst, um deine Muskeln aufzubauen. Das weiß man nicht. Davon kann man aber wohl ausgehen. So, und dann nimmst du, selbst wenn man es nicht hundertprozentig wüsste, lässt man doch alles, was an Giftstoffen für den Körper schlecht ist, lässt man doch weg. Ah, immer her damit. Das ist. Ja, okay. Dann okay. Dann lieg in der Dialyse. Verarschst du mich jetzt oder wie bist du drauf? Nee, ich mein's vollkommen ernst. Ich verstehe nicht, wie jemand so blockiert sein kann. Es geht doch um dich und deine Gesundheit. Ich will dir doch nichts Böses. Ja. Ich sag mal, so, je mehr, desto besser. Das ist mein Lebensmotto. Ja, und das ist ein bisschen kurz gedacht. Nicht so leicht abzustellen. Ja, aber. Wie bitte? Ja, aber bald wirst du überhaupt gar nicht mehr ins Studio gehen können. Ja, deswegen mach ich auch. Dann bist du so schwer krank, da ist nichts mehr mit Bodybuilding. Ja, das kann vielleicht passieren. Also das wird passieren, das kann nicht passieren, das wird passieren. Und du bist, das habe ich gesagt, 28. Ja, genau. Toller Lebensverlauf. So, das kann aber laut sagen. Gibt es denn niemanden in deiner Umgebung, der dich versucht zu bremsen und dich mal wachrüttelt? Es wissen ja nur die im Studio davon, ne? Also meine Bekannten und so weiter, da will ich auch gar nicht beitreten. Also die wissen davon gar nichts. Wundert dein Arzt sich denn nicht über den Krankheitsverlauf? Der weiß aber noch nichts, dass ich das nehme. Das ist mir schon klar. Meine Frage war, wundert der Arzt sich nicht darüber? Nee. Dass die Nieren kaputt sind? Ich habe gesagt, dass ich mich halt ungesund ernähre und so weiter und dass ich viel Alkohol trinke, dies, das. Aber warum rufst du mich an? Warum rufe ich dich an? Mhm. Das ist eine gute Frage. Ja. Eigentlich wollte ich deine persönliche Meinung hören, aber die hast du ja jetzt schon rausgesaunt. Die habe ich rausgesaunt, ja. Dass ich entsetzt bin über dich. Genau. Aber es interessiert dich auch nicht weiter. Was? Es interessiert dich auch nicht weiter. Ah, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Ich bin fassungslos, muss ich hier sagen. Ernsthaft jetzt? So schlimm, oder? Ja. Ich sag's dir nochmal. Ich beschimpfe dich doch nicht, um dir zu schaden. Ich bin jetzt so aufgebracht, weil du dein Leben zugrunde richtest und deinen Körper. Und du hast überhaupt kein Problembewusstsein. Du weißt das überhaupt gar nicht, was du da tust, obwohl du es weißt. Hm. Du rennst voll in dein Verderben rein. Wegen so ein paar scheiß Muskeln. Paar scheiß Muskeln? Ja, das sind 50 Kilo Muskelmasse. Interessiert mich überhaupt nicht. Interessiert mich null. Die Muskelmasse. Was meinst du, wie schnell die Muskelmasse weg ist, wenn du im Krankenbett liegst? Und ein schwer kranker Mann bist. Ist die weg? Das weißt du doch nicht. Das weiß ich sehr wohl. Das weißt du auch. Das weißt du auch, wenn du nicht mehr trainierst, was dann los ist mit dir. Ja, das stimmt aber. Ach. Ich weiß auch nicht. Also Jan, ich kann dir das nur so ganz sachlich sagen, wenn du ein bisschen Vernunft im Kopf hast, dann musst du aber sowas von schnell auf die Notbremse treten, um noch das zu retten, was zu retten ist. Ich weiß nicht, was da noch zu retten ist. Mhm. Mhm. So. Ja, dann können wir auch Schluss machen, ne, oder? Wie bitte? Dann können wir auch Schluss machen. Ich glaube, das Zeug hat auch auf die Ohren Auswirkungen, ne? Oder? Hat auf deine Ohren Auswirkungen oder was? Mhm. Nee. Nee. Da funktioniert doch alles. Also Jan, ich hab dir gesagt, was es zu sagen gibt. Mehr kann ich dir nicht sagen. Ja, alles klar. Nochmal ein großes Lob an deine Regie, wenn ich das so loswerden darf. Ja, sehr gerne. Hören wir gerne. Alles klar. So, ich wünsche dir viel Glück. Alles ja, Gute. Tschüss. Du klappst. Tschüss. Hier ist Patrice und Patrice ist 28. Guten Morgen. Hallo Domian. Patrice. Ich hoffe, mit dir lässt es sich einfacher reden als mit Jan. Das hoffe ich gerade auch, ja. Das ist unfassbar, ne? Wundert mich stark, ja. Mann, Mann. Also, was geht's bei dir, Patrice? Ich habe seit März letzten Jahres die Diagnose HIV-positiv. Und das Problem, woran ich mich, weswegen ich mich jetzt eigentlich an dich wende, ist, dass ich nicht so richtig weiß, wie ich damit raus soll bei einem Menschen, der jetzt in mein Leben getreten ist und mir da auch ziemlich, in Herzenssachen ziemlich wichtig geworden ist mittlerweile in der kurzen Zeit, die wir uns kennen. Das heißt, du bist ein bisschen verliebt? Ich bin ein bisschen verliebt, ja. Ja. Und dieser Mensch weiß das noch nicht, dass du HIV-positiv bist? Nein, das ist richtig, genau. Weißt du, wo und wie du dich angesteckt hast? Sagen wir mal so, die offiziellen Wege kennt man ja, ungeschützter Geschlechtsverkehr und Co. Ich weiß, dass ich damals bis zu meiner Diagnose keinen ungeschützten Geschlechtsverkehr hatte. Mhm. Und da mit Sicherheit irgendwo dann ein Unfall passiert sein muss oder ähnliches. Also ich bin dann mit Sicherheit oral mal mit Sperma in Kontakt getreten oder ähnliches. Und was bist du? Ich hätte oral auch mal mit Sperma in Kontakt getreten. Ja, aber ja. Effekt ohne Gummi kam für mich vorher nie in Frage. Mhm. Und seitdem ich es, also die Diagnose kam für mich auch mehr oder weniger aus heiterem Himmel, weil das so eine Vorsorgeuntersuchung für mich war. Mhm. Es war letztendlich damals so, dass ich auch jemanden kennengelernt hatte und da auch wie, genau wie jetzt leicht verliebt war und dachte, naja, mach mal einfach mal einen Test und damit wir uns sicher sein können, dass das Ganze dann auch alles seine richtigen Wege geht. Und ich bin dann mehr oder weniger damit konfrontiert worden und habe ihn dann auch damals konfrontiert und habe ihn deswegen auch verloren und habe Angst, dass das Ganze jetzt einfach wieder passiert. Verstehe. Zunächst mal noch eine Frage zu deinem Befinden zurzeit. Wie geht's dir? Mir geht's eigentlich blendend. Nimmst du Medikamente schon ein? Seit 2 Wochen. Ja. Und wie verträgst du die Medikamente? Das sind ja sehr gut. Starke Medikamente. Sehr gut. Sehr gut, aber also ich habe eigentlich so gut wie gar keine Nebenwirkungen bisher. Und man sagt ja, die Nebenwirkungen klingen eher in den ersten Wochen ab und ich habe so gut wie gar nichts. Wie ist denn das für dich, wenn du sagst, du hast dich schon immer geschützt? Oral mal nicht, aber du kannst es eigentlich nicht rekonstruieren. Wie empfindest du denn das, dass du jetzt diese schwere Infektion bekommen hast? Darüber habe ich mir monatelang Gedanken gemacht und die Frage der Schuld ist natürlich immer da und natürlich ist es so, dass jeder für sich selbst verantwortlich ist und ich muss die Verantwortung da einfach für mich tragen und trage die natürlich auch für diejenigen mit, denen ich das eben nicht sage und trotzdem sexuellen Verkehr habe und bin mir meiner Verantwortung da auch ziemlich bewusst. Ach, du hast im Moment auch sexuellen Verkehr? Ja, durchaus. Ja, klar. Hast also seitdem sexuellen Verkehr? Ich hab auch, ja, geschützt, klar. Geschützt, ja. Da ist auch nichts Verwerfliches an sich dran. Nein, absolut nicht. Absolut nicht. So, aber jetzt geht's ja um die Frage, da ist ein neuer Freund aufgetaucht oder eventuell Freund, könnte eine Beziehung werden, eine Verliebtheit und wie geht man dann damit um? Finde ich eine ganz klare Frage und es gibt eine ganz klare Antwort für mich, indem man es sagt. Indem man es klar sagt. Also ich habe ganz einfach die Angst davor, wieder verstoßen zu werden, ganz logisch. Ja, kann ich verstehen. Kann ich verstehen, aber ich finde, das Risiko muss man eingehen. Wenn der Typ dich deswegen verstößt, ist es auch ein schlechter Typ. Und würde ihn sofort ihm die Maske vom Gesicht reißen. Wenn ihm an dir wirklich was gelegen ist, wird er sagen, okay, damit kann man sich arrangieren. Es leben tausende von Paare zusammen, wo der eine positiv ist und das geht funktioniert wunderbar. Mhm. Eben. Wir sprachen auch vor ein paar Tagen, mehr oder weniger ging es dann um, man lernt sich ja mit der Zeit so ein bisschen kennen und spricht dann mal ein bisschen mehr und mal ein bisschen weniger. Man weiß ja am Anfang nicht so genau, was soll man erzählen, was soll man nicht erzählen. Ich glaube, das geht ihm da auch genauso. Man wird ihn nicht von Anfang an gleich so verletzlich und angreifbar machen. Mhm. Und erzählt dann auch, dass er auch irgendwo schon mal ein traumatisches Erlebnis gehabt hatte, hat uns aber nicht mehr mit der Sprache rausgerückt und ich versuchte dann auch schon in diese Richtung zu lenken und sagen, du weißt vielleicht von mir auch noch nicht alles. Und ja, also hast du schon so eine kleine Spur gelegt? Ja, letztendlich hat er dann auch gesagt, du, na, bist du krank oder was? Und in dem Moment war es aber für mich ganz einfach, das kam zu überraschend und aber das ist ja interessant, wenn er spontan sagt. Ja, eben. Ich denke mal, dass das Trauma auch damit zu tun hat. Also ich denke mal, er hat schon mal Kontakt mit einem Positiven gehabt, vielleicht sogar ungeschützt oder was weiß ich. In welchem Ton hat er denn das gesagt, bist du krank? Das kann man ja so freundlich, fast freundlich sagen oder tolerant sagen, das kann man auch vorwurfsvoll sagen. Ja, vielleicht ein geschocktes, so ein geschocktes, bist du krank. Und das war ja auch der Grund, warum ich dann noch den Rückzieher gemacht habe und dann auch ganz schnell das Gespräch gelenkt habe und gesagt habe, du, es war ganz einfach auch in dem Moment jetzt nicht der richtige Rahmen, um darüber zu sprechen. Unter mehreren Leuten und es war dann einfach auch nicht der Zeitpunkt zu sagen, ja bin ich. Oder ich kann ja auch nicht sagen, also ich bin ja auch nicht krank, ich bin nicht AIDS-krank, ich bin nämlich infiziert. Genau. Mal schon ein Unterschied drauf. Also, Patrice, ich finde, du musst es sagen, finde ich. Also ich würde es in einer solchen Situation von meinem Freund erwarten, dass er mir das sagt. Das ist eine Sache, die dein Leben, die etwas sehr Gewichtiges in deinem Leben darstellt. Und das muss man dann auch dem Menschen sagen, mit dem man sich eher näher einlässt. Gar keine Frage. Ja, dass ich sagen muss, ist mir schon klar. Auf der anderen Seite denke ich mir halt, okay, wie reagiert er dann? Weil wir hatten jetzt die letzten Wochen schon regelmäßig Sexualverkehr, zwar geschützt, und dann nehme ich natürlich auch die doppelte Verantwortung dann auch auf mich und sag. Ja, umso dringlicher ist es, dass du es ihm sagst und dass es für dich auch die Anspannung, dass du die Anspannung rausnimmst aus der Sache. Ja, das ist eine Riesenanspannung da. Absolut, glaube ich. Gerade bei mir. Also, ja. Auch extreme Probleme, diesen Text noch wirklich zu genießen. Also ich finde, dass man das gut nachvollziehen kann, dass du da Angst hast, dass jemand da übel reagiert. Aber diese Angst darf dich nicht leiten, weiter zu schweigen, finde ich. Sag's ihm recht bald und dann wünsche ich dir, dass er gut reagiert und tolerant reagiert und dass ihr beiden nett und innig zusammenkommt demnächst. Ich halte dich auf dem Laufenden. Okay. Gerne, Patrice, alles Gute wünsche ich dir. Danke, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, an dieser Stelle will ich doch mal ganz zwischendurch mal die Kollegen von ZDF Online grüßen. Die schauen uns heute Abend auch zu, das weiß ich. Und schönen kollegialen Gruß hier aus Köln. Hier ist Nicole. Nicole ist 27. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Nicole, um was geht's bei dir? Und zwar rufe ich an, eigentlich habe ich schon am Mittwoch angerufen zu dem Thema. Ich habe Angst vor dem Tag. Und zwar ist mir am 1.5.2005 ein Unfall passiert. Ich war auf einem Ärztekonzert und saß bei jemandem auf den Schultern. Ja. Dann ist derjenige halt ausgerutscht. Ja. Ja, ich hinten rüber und Fuß dreimal gebrochen. Und seitdem habe ich nur Probleme damit. Seitdem? Das war im Jahre 2005, sagst du? Ja. Wie schwer oder wie schlimm war der Fuß denn gebrochen? Dreimal, also komplett durch. Bei einem Konzert der Ärzte. Genau. Hast du auf den Schultern von einem starken jungen Mann gesessen? Genau. Der dann gestolpert ist? Ja. Wie stellt sich das denn im Moment dar? Wie schwer ist der Fuß immer noch beeinträchtigt? Ich laufe auf einer Gehhilfe. Und es hat sich Arthrose gebildet. Es wurde auch schon 11-mal dran operiert. 11-mal schon? Ja. Wie kann das sein, dass nach einem solchen schweren Bruch Arthrose entsteht? Kannst du das erklären? Also, ich bin der Meinung, dass die Ärzte damals einen Fehler gemacht haben, weil die ersten Schrauben kamen nach 6 Wochen schon raus. und die nächsten dann 2 Monate später sofort. Normalerweise sollten die ja eigentlich ein Jahr drinne bleiben. Mhm. Das heißt, dieses nette Konzert am 1.5. Ist ganz übel für dich geendet. Zunächst mal könnte man denken, naja gut, ein Fußbruch ist nicht so schlimm, haben viele Leute. Aber das ist so kompliziert, dass du jetzt dann 6 Jahre dich damit schon rumschlägst. Genau. 11-mal bist du operiert worden schon? 11-mal, ja. Hast du jetzt zur Zeit... Ich muss nächste Woche auch wieder ins Krankenhaus. Mhm. Muss jetzt 2-mal im Jahr eine Schmerztherapie machen. Mhm. Stationär. Stellt man dir denn in Aussicht, dass du irgendwann vielleicht doch wieder richtig wirst laufen können? Das wird nicht mehr. Mhm. Dieser Mann, auf dessen Schultern du saßt, war das dein Freund? Nein. Nein. Gibst du dem in irgendeiner Weise eine Schuld? Den Mann meinen Sie jetzt, oder? Ja, auf dessen Schultern du gesessen hast und der ist ja gestolpert, so sagst du. Ja, also im Prinzip haben ja beide Schuld. Aber wer denkt daran schon? Es war der 1. Mai 2005 halt. Und also meinst du, hast auch Schuld, weil du auf den Schultern gesessen hast? Oder wie genau. Meinst du? Genau. Ja. Also eigentlich haben beide Schuld, aber wer rechnet mit sowas, ne? Mhm. Jetzt jährt sich das dann wieder am 1.5. Wie ist das all die Jahre gewesen, wenn sich das gejährt hat? Für dich? Ein ganz komisches Gefühl. Mhm. Wie sehr hat sich so dein Leben dadurch verändert? Arbeiten geht auch nicht mehr. Also auf dem ersten Arbeitsmarkt geht überhaupt nicht mehr. Mhm. Und ich habe dadurch einen Behindertenausweis bekommen. Mhm. Und heute hat sich auch noch herausgestellt, dass es sehr wahrscheinlich Rheuma ist auch noch dazu. Dass es Rheuma ist dazu? Ja. Wie verstehe ich nicht. Welchen Zusammenhang gibt es zwischen Rheuma und dem Beinbruch? Das haben die Ärzte mir so gesagt. Also dass dadurch halt, erst haben sie die ganze Zeit gedacht, dass es Arthrose ist. Mhm. Aber dann hat sich halt herausgestellt, dass es keine Arthrose ist, sondern dass es doch Rheuma ist. Mhm. Ist das ausgelöst jetzt durch diesen Beinbruch oder ist das eine Krankheit, die parallel dazu entstanden ist oder die du schon vielleicht auch schon hattest? Nee, das ist ausgelöst dadurch. Mhm. Was hast denn du früher beruflich gemacht? Früher habe ich mit Behinderten zusammengearbeitet, habe in der Küche halt Essen verteilt und ja. Eine Behindertenwerkstatt, da konnte ich noch stehen, jetzt geht's aber nur noch am Sitzen, ne? Ja, das heißt, du bist jetzt viel zu Hause und kannst gar nicht viel unternehmen und machen. Nee. Mhm. So, jetzt ist die nächste Operation steht an, sagst du? Nee, das ist erstmal eine Schmerztherapie. Ach so, also da ach so. Ist man dann 2 Wochen stationär. Mhm. Man kriegt einen Schmerzkatheter über den Rücken gelegt. Ja. Darüber laufen halt Medikamente und ja. Man hat 24 Stunden so einigermaßen seine Ruhe davon. Aber nach den 2 Wochen fängt es wieder von vorne an. Also das verdeutlicht mir schon, wie schwer du da betroffen bist. Wenn man dann solchen Schmerzkatheter in den Rücken legt, dann ist es schon sehr heftig. Das macht man nicht nur mal so nebenbei. Nee. Hast du denn also, jetzt gerade, während wir sprechen, auch starke Schmerzen? Es geht so einigermaßen. Also ich kriege auch Schmerzmedikamente, mhm. Opiate. Mhm. Mensch, Nicole, da hat sich aber auch wirklich getroffen. Ja, das ist nicht einfach. Das heißt, so die ganze Lebensplanung, die du so hattest vor 5 Jahren, die ist über Bord geworfen. Sozusagen, ja. Mhm. Hast du einen Freund? Ja. Ja? Und wie geht der damit um? Er versucht so einigermaßen damit klarzukommen, muss er ja. Und ja, wie soll er damit umgehen? Er hält zu mir. Mhm. Den hast du aber kennengelernt nach dem Unfall? Nee, den hab ich schon länger. Ach so, den hast du schon länger. Ach so, umso besser. Ja. Mann, Nicole, das tut mir sehr leid. Das tut mir sehr leid. Und ich drück dir wirklich alle Daumen, dass es dann vielleicht doch besser wird und dass es nochmal ein bisschen nach vorne geht. Und natürlich, dass diese Schmerztherapie jetzt erstmal anschlägt, aber das ist ja noch nicht die Lösung. Die Lösung muss ja heißen, dass es heilt und dass es besser wird rundherum. Ja, ich habe das Problem auch immer, also meine Entzündungswerte sind immer ziemlich hoch und sie vermuten, dass wahrscheinlich wieder ein Infekt drin ist. Das auch noch. Ein Sprunggelenk, ja. Also, wie auch immer, ich wünsche dir von Herzen alles Gute und von Herzen gute Besserung, Nicole. Okay. Auf dass es dann doch vielleicht irgendwann viel besser wird, das wünsche ich dir sehr. Okay, Domian? Ja. Kann ich vielleicht ein Autogramm von Ihnen haben? Sehr gerne. Dann legst du auf und wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift, okay? Ist okay. Alles Gute von Herzen, tschüss. Danke, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50 um 1.32 Uhr und wir sind verbunden, oder ich bin jetzt verbunden mit Andreas und der ist 36. Guten Morgen, Andreas. Moin. Morgen, Andreas. 35 ist er. So, entschuldige. Macht nichts. Um was geht's? Kann damit leben. Ich habe auch am Mittwoch schon angerufen. Mhm. Und ich habe schon so ein bisschen Angst vor dem Tag, an dem mein Stiefvater sterben wird. Das dauert wohl nicht mehr so lange. Ja, also er ist sehr schwer krank. Allerdings, er hat Lungenkrebs im Endstadium. Mhm. Und seit Montag wissen wir, dass jetzt quasi alles zu spät ist. Und das hat mich so ein bisschen aus der Bahn geworfen, muss ich ehrlich sagen. Was meinst du, dass alles zu spät ist? Na, man hat, er ist vor 3 Wochen ins Krankenhaus gekommen, weil es ihm richtig schlecht ging. Mhm. Und dann hat man gedacht, okay, das sind vielleicht Chemo-Nebenwirkungen oder so. Mhm. Und dann war es aber eine Metastase im Kopf. Mhm. Mhm. Die hat man dann lokalisiert, geguckt, wie groß ist das Teil. Mhm. Kann man nicht operieren, ist zu groß. Mhm. Und auch aufgrund der anderen Geschichten, Metastasen in den Nebennieren und so weiter und so fort. Mhm. Und dann hat man es bestrahlt am Freitag. Ja. Also vergangenen Freitag. Ja. Und am Montag kam dann die Diagnose so, das wird wohl, ja, soll wohl abgestorben sein. Aber das war's halt. Also mehr können sie nicht machen. Mhm. Also was soll jetzt abgestorben sein, die Metastase? Das Ding im Kopf. Im genau. Kopf, ja. Aber dennoch ist der Körper ohnehin stark befallen mit... Allerdings, ja. Lymphe sind im ganzen Körper mittlerweile befallen und naja. Wie alt ist denn dein Schwiegervater? 57 im Dezember geworden. Schwiegervater, ne? Stiefvater, so war es, genau. Ja, genau. 57. Genau. Wie ist dein Verhältnis zu dem Stiefvater? Also in den letzten Jahren richtig gut. Also in der Pubertät war es ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Mhm. Da kamen dann öfters schon mal so Äußerungen wie, halt dich da raus, du bist nicht mein Vater und solche Sachen. Mhm. Und aber so seit 10, 12 Jahren ist es richtig gut. Ja. Wie lange? Der Mann ist mehr mein Vater wie mein richtiger Vater, wie jeder andere. Ah, das ist natürlich eine große Aussage. Ja. Definitiv. Wie alt warst du denn, als deine Mutter ihn geheiratet hat oder mit ihm zusammengekommen ist? Geheiratet haben die, da war ich 13. Ja. Und zusammengekommen sind die, da war ich 3 oder so. Ach so, dann bist du ja quasi mit dem Mann aufgewachsen. Richtig. Ja. Und dein Verhältnis zu deinem richtigen Vater ist gar nicht so gut. Das Verhältnis zu meinem richtigen Vater gibt's seit 12,5 Jahren nicht mehr, weil zum damaligen Zeitpunkt hat er meine Frau ziemlich beleidigt und ich habe gesagt, bevor er sich nicht entschuldigt, brauche ich nicht mehr anrufen. Mhm. Hat er bis heute nicht gemacht. Der Stiefvater, liegt der im Moment auch noch im Krankenhaus? Ja. Ja. Wie ist denn alles Weitere jetzt geplant? Du wirst mit deiner Mutter ja darüber gesprochen haben. Wie ist alles Weitere geplant? Ja, also meine Eltern, ich sag jetzt mal meine Eltern, haben das Haus verkauft, weil sie will da auch nicht bleiben. Ich habe erst gedacht, oh Gott, das war deren Traum und hoffentlich dreht die jetzt nicht durch. Mhm. Aber ich glaube, das ist okay für sie. Sie sagt auch, sie will da nicht alleine bleiben. Sie will dann irgendwie so ein, ja, so ein, ja, Neuanfang hört sich blöd an, aber die braucht da so ein räumliches Ding. Mich wundert, dass sie das Haus schon verkaufen, solange er noch lebt. Das war deren Idee, weil es schon von vornherein klar war, dass sie das Haus nicht wird halten können. Ach so. Und dann haben die das halt im Vorfeld schon versucht zu regeln und auch geregelt. Sie wohnt jetzt in einer Mietwohnung? Nee, sie ist noch in dem Haus. Also das ist gerade so alles in der Mache. Ist neue Wohnung gibt's und jetzt am Wochenende, also morgen, übermorgen geht's dann in die Umzugsphase sozusagen. Achso, das heißt, deine Mutter hat die ganze Belastung mit dem Umzug und ihren schwerkranken Mann im Krankenhaus. So sieht's mal aus. Ist denn überlegt worden, dass der Vater, der Stiefvater, dann nach Hause verlegt wird, weil man im Krankenhaus wahrscheinlich eh nichts mehr für ihn tun kann? Ja, also die haben schon gesagt, die wollten ihn eigentlich, glaube ich, so, wenn ich jetzt richtig informiert bin, diese Woche schon nach Hause schicken. Aber weil das mit dem Haus so jetzt gerade so in dieser Umbruchphase ist, haben sie das auf nächste Woche verschoben. Ist es denn auch der Wunsch von deinem Stiefvater, dass er gerne dann zu Hause sein möchte oder zu Hause sterben möchte? Er möchte auf jeden Fall die neue Wohnung noch sehen. So im fast fertig Stadium, ist, wie auch immer. Ist ihm denn klar, wie ernst es ist? Ja. Sprich, ich war eben noch bei meiner Mama. Ja. Wir haben ein Geschäft und meine Frau hat die letzten paar Stunden gemacht. Ich bin dann rübergefahren zu meiner Mama. Und er muss heute ziemlich klar gewesen sein, dass er also auch heute Morgen bei der Visite den Professor gefragt hat, wann muss ich denn jetzt sterben? Wie sieht's denn aus? Und der Professor natürlich gesagt hat, ja, das kann man so nicht sagen, Herr Neugebauer. Aber lange dauert's nicht mehr. Sie haben das gesagt, von 2 Wochen, vielleicht 3. Ah ja. Haben die das zu ihm auch gesagt oder zu euch? Zu meiner Mutter. 2 bis 3 Wochen. Ja. Hat er Angst davor? Wie schätzt du es ein? Oh ja, der hat. Also ich war am Mittwoch da und ich selber hatte auch Angst hinzufahren. Ich musste also schon abends auf meine Frau warten, dass sie nach Hause kommt, dass wir zusammen hinfahren. Und ich hatte Angst davor, wie er aussieht. Das war aber gar nicht das Problem letztendlich, sondern diese Angst in seinen Augen. Ja. Er liegt dort in dem Bett, er hat uns natürlich erkannt und hat auch, ja, sagen kann er nicht mehr so viel, aber hat sich halt gefreut und so, ne? Und man kommt ja da rein und sagt, na, wie sieht's aus und so, und dann sagt er natürlich beschissen und guckt einen so an, dass man daneben steht und denkt, das kann doch alles nicht wahr sein. Also ich habe noch nie jemanden so angsterfüllt schauen sehen. Tja. Hast du, habt ihr mal vielleicht auch früher so darüber gesprochen? Weißt du, was seine Angst ausmacht? Was die Hauptangst ist? Ja, also ich habe eben mit meiner Mama darüber gesprochen, nochmal. Und er hat wohl große Angst, uns alleine zu lassen. Obwohl wir eigentlich alle ja gar nicht alleine sind. Ja. Aber er hat halt Angst zu gehen und uns zurückzulassen. Ja, weil er die Sorge hat, dass ihr das Leben nicht hinbekommt, oder? Das kann ich so genau nicht sagen. Also das weiß meine Mama auch nicht zu sagen. Aber er hat halt auch Enkelkinder. Jetzt nicht von mir, sondern von seinen beiden Töchtern. Und das eine ist jetzt gerade vor 3, 4, 5 Wochen getauft worden. Ich weiß es nicht genau. Nicht mehr so gerade genau. Und das war auch, also das war richtig schlimm für ihn, diese Gewissheit, ich sehe meine Enkelkinder nicht mehr aufwachsen. Das wird es sein. Das wird vielleicht nicht die Angst sein, dass er sich Sorgen macht, ihr könnt euer Leben nicht alleine bewältigen, sondern einfach die Traurigkeit, dass er nicht mehr dabei ist. Genau. Und dass er die Enkelkinder nicht aufwachsen sieht und so weiter. Ich würde auch gerne nochmal zu ihm hinfahren und ihm halt irgendwie versuchen, die Angst zu nehmen, indem ich ihm halt sage, er braucht sich keinen Kopf machen, wir kriegen das schon hin. Irgendwie. Dann macht das. Das finde ich eine sehr gute Idee. Das Ganze kannst du ja vielleicht auch noch damit kombinieren, dass du auch ein bisschen so von früher sprichst und ihm vielleicht auch sowas Tolles sagst, wie du es mir gerade von ihm gesagt hast, dass er dir wichtiger ist als dein leiblicher Vater. Auf jeden Fall. Hast du ihm das schon mal gesagt? Ich glaube nicht. Dann ist jetzt ein sehr guter Zeitpunkt, das zu sagen. Ich glaube nicht. Weißt du, ich glaube, wenn man in so einer Situation ist, dann schaut man ja auch auf sein Leben zurück. Ja. Und dann überlegt man ja sicher auch so, was habe ich richtig und was hab ich falsch gemacht. Und oh, ich habe einiges falsch gemacht. Nein, ich meine nicht du, sondern jetzt dein Stiefvater. Der ist ja in der prekären Lage. Allerdings. Und dann tut das schon sehr gut, wenn man dann gesagt bekommt, du hast eine ganze Menge richtig gemacht und du hast mich angenommen und akzeptiert als deinen Sohn und hast mich aufgezogen mit. Rede mit ihm darüber, sag ihm das. Sag ihm auch schöne Sachen. Das wird ihn beruhigen, ich bin ganz sicher. Sag auch Dinge, die man sich vielleicht sonst ein bisschen schämt zu sagen oder die einem vielleicht peinlich sind, aber ich glaube, das wird das Eis brechen, das wird ihm gut tun und seine Angst wird ihm genommen dadurch. Ich glaube, das werde ich machen, ja. Also ich habe eigentlich gedacht, ich bin am Mittwoch, ich habe ihn zum letzten Mal gesehen, aber irgendwie merke ich, nee, da muss ich noch was sagen. Da muss ich nochmal hin. Ja, du musst nochmal hin. Und wenn du merkst, dass es für ihn nach wie vor so schwierig ist, dann geh immer wieder hin. Ihr wohnt ja in einer Stadt und lebt in einer Stadt. Ja, wir wohnen halt in zwei Nachbardörfern. So, das ist keine Entfernung. So, und die Klinik ist wahrscheinlich auch nicht so weit weg? Nee. Dann fährst du halt jeden Tag hin. Ja, das muss ich dann mit meinen zwei Jobs und dem ganzen Kram noch unter den Hut kriegen, aber das kriege ich schon hin. Ja, das musst du unter den Hut kriegen. Das ist jetzt wichtiger als der Job. Das ist wohl wahr. Da gibt's gar nichts zu reden. Das ist wohl wahr. Und das glaube ich, dass ihm das gut tut, wenn er merkt, dass du immer da bist und ihn besuchst und auch mal abends da sitzt. Und man muss ja auch nicht immer sprechen, man kann ja auch einfach nur so da sein. Und hältst du mal seine Hand oder wie das so zwischen euch am besten ist, das musst du entscheiden. Also ich hatte schon das Gefühl am Mittwoch, dass er sich sehr gefreut hat. Siehst du? Ja. Er war zwar aufgrund der ganzen Medikamente natürlich und des Gesamtzustandes natürlich recht teilnahmslos. Mhm. Und ich hatte auch oft das Gefühl, der guckt mich an und guckt so durch mich durch. Mhm. Mhm. Aber letztendlich glaube ich schon, dass er sich gefreut hat. So, dann fährst du gleich wieder morgen hin, würde ich sagen. Na, morgen schleppen wir erstmal ein paar Möbel. Naja, okay. Tun und machen. Aber das kriege ich schon hin. Aber kann man danach auch noch machen? Richtig. Ne? Ja. Natürlich. Andreas, ich glaube, wir sind uns so einig, ne, was zu tun ist. Ja. Ja, dann mach das und ich wünsche dir alles Gute dafür und viel Kraft. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss, Vielleicht Andreas. Vielleicht rufe ich nochmal an, wenn es vorbei ist. Ja, das kannst du gerne machen. Das mache ich bestimmt. Ja. Tschüss, Andreas. Dankeschön. Schönes Ciao. Wochenende. Dir auch. Tschüss. Ja, tschüss. Und weiter geht's mit dem Patrick und der ist 32. Hallo Patrick. Ja, hallo Domian. Hallo Patrick. Ja. Was ist dein Thema? Mein Thema ist Angst, entlassen zu werden. Weil es geht darum, ich sitze seit 2001 in der Psychiatrie, in der Forensischen, bin aber seit ungefähr so ein halbes Jahr auf der offenen Station. Ja. Bin soweit dieses Jahr in Richtung Entlassung und so. Und ich habe Angst, irgendwie rückfällig zu werden. Warum sitzt du so lange in der Psychiatrie? Ja, ich habe eine dissoziale Persönlichkeitsstörung, ist bei mir diagnostiziert worden. Und das war eine sehr schwierige Krankheit. Also ich war ein sehr gewalttätiger Mensch, auch drogensüchtig. Ich habe überhaupt nichts eingesehen. Ja. Das heißt, du hast viel Gewalt ausgeübt auf andere Menschen? Ja, genau. Und hast du auch im Gefängnis gesessen? Ja, bevor ich hier hingekommen bin, habe ich insgesamt 6,5 Jahre im Jugendgefängnis mit mehreren Male Unterbrechung. 6,5 Jahre? Mhm. Ja, und ich war 1994, war ich das erste Mal im Knast, ja, bis 2000, so immer wieder rein, raus. Mhm. Erzähl mir mal vielleicht ein paar Sätze über deine Taten, die du zu verantworten hast. Meine Taten sind räuberische Erpressung, Körperverletzungen auf jeden Fall. Ja. Welche Art von Körperverletzungen hast du ausgeführt? Das ging schon bis hin zu versuchter Totschlag. Ja, ich habe Kiefer gebrochen, Nasen, sowas. Ja, aber dann in der Häufigkeit, immer wieder. Mhm. Ja, ich hatte mich nie unter Kontrolle. Ich hatte eine ganz niedrige Impulskontrolle. Weißt du, wie viele Menschen hast du verletzt in deinem Leben? Ich kann dir das gar nicht sagen. Kann ich gar nicht mehr zurückverfolgen. Weißt du, ob alle Opfer wieder so einigermaßen auf die Beine gekommen sind, weißt du? Ja, das weiß ich ja. Das ist so, da ist keiner so, dass einer behindert geworden ist oder so gestorben ist. Die sind alle wieder auf die Beine gekommen. Mhm. Aber ja. So, jetzt warst du so lange von 2001 in der Psychiatrie. Ja. Du hast Angst, rauszugehen und rauszukommen. Ja, ich weil ich bin so gut wie draußen. Ich gehe arbeiten, ich bin in der Stadt oder so. Ich fahre mal nach. Ich habe eine Tochter seit 2006 und dann, ach so, das mache ich ja, aber das ist alles noch im geschützten Rahmen. Ich kann irgendwo immer, wenn ich Probleme habe, wohin. Und ja, wenn ich draußen bin oder so auf Bewährung, ich kriege ja 5 Jahre Führungsaufsicht, wenn ich entlassen werde. Ja, und ich weiß nicht, wie ich dann ohne geschützten Rahmen reagieren, wenn mich einer provozieren würde oder so. Ich hab mich gut unter Kontrolle gekriegt und so. Ja, man hat, aber trotzdem. Ich gehe davon aus, dass man mit dir viele Therapien gemacht hat. Ja, und alles Mögliche. Ja. Jetzt sag mir nochmal was zu der Tochter. Du hast eine Tochter seit 2006. Ja, die ist hier gezeugt worden. Ich habe meine Freundin hier kennengelernt. Ja, ja. Bist du denn mit dieser Frau auch noch zusammen? Nee, schon lange nicht mehr. Kurz schon vor der Geburt, wo die schwanger wurde, dann war auf einmal, war ich auf einmal der Böse. Aber trotzdem habe ich mir ein Besuchsrecht erkämpft vor Gericht. Ach so. Obwohl unter diesen schwierigen der Richter hat mir die Chance damals gegeben und der Kontakt ist immer mal da. Ja. Das heißt, du siehst regelmäßig deine Tochter? Ja, einmal im Monat. Aber regelmäßig einmal im Monat. Ich halt mich daran. Ja. Ich bin froh, wenn ich sie sehe, aber trotzdem. Ja. Du sagst gerade, dass du auch einem Beruf, einer Arbeit nachgehst schon im Moment. Ja, ich bin Raumausstatter für die Psychiatrieeinrichtung hier. Ich habe mir das alles erarbeitet, genau, ja. Hast du eine Ausbildung gemacht während deiner Haft? Nee, ich mache seit einem Jahr ein langes Praktikum. Ich suche dieses Jahr ich fange jetzt schon gerade an, mir eine Lehre zu. Ist schwierig. Ich habe einen Hauptschulabschluss, habe ich hier gemacht in der Psychiatrie. Ja. Den habe ich geschafft, weil vorher war nichts. Ich war ja auch drogensüchtig draußen. Das klingt ja alles schon mal ganz gut. Aber ja, dennoch hast du Angst vor dir selbst, weil du nicht genau weißt, ob du, wenn du draußen bist, wieder richtig in Freiheit, nicht wieder rückfällig werden könntest und wieder schwer gewalttätig auftreten könntest. Ja, genau. Oder ob ich verurteilt werde, so, weil wenn ich jemand erzähle, so, ich habe auch ein bisschen Angst, einem zu erzählen, ich war da und da, ich habe so lange gesessen. Die Menschen, ja, das ist auch schwierig. Verstehe. Patrick, mich irritiert ein klein bisschen. Kannst du den Ton von deinem Fernseher oder von dem Radio ganz ausschalten, bitte? Ja, mache ich. Die Angst kann ich sehr gut nachvollziehen, dass du Angst hast, den Leuten die Wahrheit zu sagen, was du gemacht hast. Da werden natürlich ganz viele erstmal zurückschrecken und in Sorge sein. Ja. So, aber das andere nehme ich auch sehr ernst, wenn du Angst vor dir selbst hast. Das heißt, du bist dir selbst nicht geheuer, immer noch nicht. Ja, in gewissen Situationen meine Impulse so manchmal so. Dann denke ich, wenn ich hier irgendwo durch die Stadt hingehe oder so, bin schon ein paar Mal provoziert worden, ob ich dann, wenn ich nicht in den geschützten Rahmen, wenn ich oder wenn einer auf mich eine halbe Stunde einreden würde, wie würde ich dann reagieren? Bei mir wird das anders ausgelegt, wenn ich mich wehre als ein anderer. Das habe ich mir selber zu verantworten. Hast du denn in der Psychiatrie oder vorher auch schon im Gefängnis so Anti-Gewalt-Training gemacht? Nein, im Knast nicht. Knast nicht, aber in der Psychiatrie? Das habe ich immer nur abgesessen. Das erste Mal war noch schrecklich für mich und das andere Mal, da waren er nur abhängen. Ja. Da war keine Strafe. Hast du denn das dann in der Psychiatrie später gemacht und durchgezogen? Hier habe ich alles durchgemacht. Das Ganze. So, ich finde das ja ehrenwert von dir, dass du diese Sorge formulierst. Das muss man respektieren und auch anerkennen zunächst. Hast du über diese Sorgen auch mit deinem, da gibt es doch wahrscheinlich noch einen Ansprechpartner, einen Psychiater im Moment. Ja, die redet darüber, natürlich. Was sagen die, was raten die Fachleute dir? Die sagen zu mir, ich soll die ganzen Sachen, die ich hier erlernt habe, ich soll auf mich selbst vertrauen, weil ich hier auch drin bin. Das ist zwar ein anderes Leben als, ich bin ja auch jahrelang nur eingesperrt gewesen, das ist zwar, aber da waren auch Dauerkrisen und sonst was, aber die haben gesagt, ja, ich muss das einfach, das Erlernte muss ich dann umsetzen. Ich bin nicht mehr der gleiche Mensch, wie ich vorher war. Haben sie natürlich recht, ne? Dass du das Erlernte umsetzen musst. Und offensichtlich haben die Vertrauen in dich, denn die kennen dich ja ziemlich gut. Ja, die haben, aber ich habe trotzdem nur so Selbstzweifel, so, dann denke ich hier dann, ja, jetzt gerade, wo so viel passiert. Ja. Mhm. Nun hast du ja schon von deinem noch recht jungen Leben sehr, sehr viele Jahre in Gefängnissen oder der Psychiatrie zugebracht. Und das waren ja nur keine schönen Zeiten. Nee. Und du hast ja jetzt, so habe ich es gerade auch rausgehört, du hast ja Pläne, was du machen möchtest. Ja, habe ich, ja. Was ist dein Traum jetzt von einem anderen Leben, wenn du draußen bist? Ja, mein Traum ist es auf jeden Fall, nie mehr rückfällig mit Drogen zu werden. Das ist schon mal, ich war jahrelang, das war so schwierig, davon hier psychisch, nicht körperlich, sondern psychisch wegzukommen, dass ich da die Finger von lasse, und dass ich nicht in eine Situation komme, dass mich einer haut und dass ich mich wehren muss oder so. Ich will mich nicht mehr wehren müssen, habe ich keine Lust. Verstehe. Und was, so beruflich, oder möchtest du noch mal eine Familie doch mal gründen? Gibt es da so? Ja, eine Familie will ich noch gründen. Ich habe ja meine, ich liebe meine Tochter und so, aber ich will noch eine Familie gründen, das will ich echt tun. Und weißt du, Patrick, ich glaube ja, weißt du, wer der Garant eigentlich dafür ist, dass du dich immer im Griff haben wirst? Ja, meine Tochter. Deine Tochter. Ja, das ist ja auch da. Das ist deine Tochter. Dafür, ich glaube, das musst du dir im Kopf so zurechtlegen. Ja. Du musst es, wenn du es für dich alleine nicht schaffst, für deine Person und dein Leben, du musst das für deine Tochter machen. Damit du ein Vorbild für die Tochter bist, damit du nicht weggesperrt bist, nochmal irgendwann für die Tochter und ihr getrennt seid, sondern dass du ein guter Vater bist. Du hast eine schwere Vergangenheit hinter dir. Ja, aber wie? Aber wie? So, und jetzt ist auch die Zeit, dass man dann irgendwann mal einen Strich drunter macht und nach vorne schaut. Das kann man aber nur, wenn man auch all das Erlernte, wie deine Psychiater schon sagen, umsetzt. Mhm. Und das machst du für dich und das machst du für dein Kind. Dass das Kind irgendwann sagen kann, okay, der Papa, der hat viele Fehler damals gemacht, aber dann hat er gelernt und hat es richtig gut durchgezogen. Das ist der Trick, wie du das für dich hinkriegen wirst, bin ich sicher. Du handelst, wenn du dich gehen lässt, handelst du gegen deine Tochter. Und das darf nie passieren. Ja, das stimmt. Nee, gehen lassen möchte ich mich nicht. Ich bin auf jeden Fall, möchte ich nicht mehr das hier. Genau, du würdest dich gehen lassen, wenn du wieder Drogen nimmst. Du würdest dich gehen lassen, wenn du wieder zuschlägst. Wenn dich jemand provoziert, geh. Lass dich nicht provozieren. Geh einfach weg, geh weg. Darf ich dir mal sagen, ich habe sogar hier mit, vor 7 Jahren habe ich hier mit Zigarettenrauchen aufgehört, um gar nicht mehr anfangen, so wegen Kissen oder so, gar keinen Bock mehr drauf zu haben, aufgehört zu rauchen. Und hast du geschafft? Ja, habe ich seit 7 Jahren. Ja, super. Also, das heißt doch, dass du schon ein Typ bist, der auch diszipliniert mit sich sein kann und der Sachen durchzieht. Ja, das bist du. Ja, das bist du. Wann, ich habe es gerade nicht richtig verstanden, wann kommst du jetzt endgültig raus? So, es wird jetzt dieses Jahr wird nochmal ein Gutachten gemacht vom Gericht. Ja. Und dann dieses Jahr, Ende des Jahres so. Ich suche mir jetzt noch eine Lehrstelle, weil ich muss jetzt noch ein anderes Praktikum machen. Ich wollte unbedingt Tierpfleger werden oder Tierwirt. Ich suche mir jetzt in so einen Pferdehof. Super, schöner Beruf. Ja, weil ich habe schon ein Praktikum hier in so einem Wildpark gemacht. Da fand ich schon, hab das gut durchgehalten. Das ist mein Ding. Sehr gut. Finde ich auch ein tolles Ziel, was du dir setzt, einen tollen Traum, den du dir verwirklichen musst. Ja. Das alles würdest du dir kaputt machen, wenn du wieder rückfällig würdest. Ja. Darüber hinaus solltest du vielleicht mal überlegen mit deinen Psychiatern, ob es da, wenn du draußen bist, ob es nicht irgendwie einen Ansprechpartner gibt, wenn es sehr heikel wird für dich, dass du einfach da anrufst und dann sagst hier, ich brauche ein Gespräch, ich brauche Hilfe. Das musstest du mit deinen Leuten da mal besprechen, da gibt es bestimmt irgendwelche Möglichkeiten. Eine Sache noch, ja, ich werde raus, also ist halt nicht, mir geht es, was ist, wenn ich keinen geschützten Rahmen habe, wenn irgendwann mal... Ja, ich weiß, ich habe es verstanden, ja. Okay, dann weißt du, was dein geschützter Rahmen immer ist? Deine Tochter. Ja. Ja, genau. Im Kopf. Hast du recht. Ne? So, in diesem Sinne, lieber Patrick. Alles klar. Alles Gute. Wünsche ich dir. Toll, toll, toll. Tschüss. Alles klar, tschüss. Hier ist Nadine. Nadine ist 26. Guten Morgen, Nadine. Guten Morgen, Domian. Nadine, über was reden wir? Domian, es geht darum, dass 1997 mein Onkel ermordet worden ist in Köln. Mhm. Und mein Onkel war schwul. Mhm. Und war ein sehr, wie soll man das sagen, herzlicher, zuvorkommender, liebevoller Mensch. Ja. Und hat halt immer gerne gegeben. Und er war auch schwul. Ja. Und hatte halt abends seine Freunde eingeladen. Also so hat es mir zumindest meine Oma erzählt, ja, die das von der Kripo erfahren hat, wie das so zustande gekommen ist. Und ich war zu dem Zeitpunkt 13. Das war mein Lieblingsonkel. Wer hat ihn denn umgebracht und warum? Ja, das waren seine Freunde oder besten Freunde. Die waren in seiner Wohnung, die haben wohl gefeiert. Mein Onkel hatte auch ein Alkoholproblem. Und die haben sehr viel getrunken. Und an dem Abend ist es dann halt wohl irgendwie dazu gekommen, dass sie ihn halt überfallen, also auch ausrauben wollten. Er hat auch viel Geld und viel Schmuck in der Wohnung gehabt. Also es waren mehrere Männer, die ihn umgebracht haben? Ja, zwei. Zwei? Zwei, ja. Und das ist halt in Köln passiert. Und die haben ihn halt erst festgebunden am Stuhl mit Kabel. Und dann haben sie ihn halt mit über 30 Messerstichen dann halt erstochen. Und dann halt noch zum Schluss dann noch halt seine Kehle durchgeschnitten noch. Um mal sicher zu gehen. Sind die Täter gefasst worden? Ja, die sind gefasst worden. Einer hat nur 2,5 Jahre bekommen. Zweieinhalb Jahre nur? Der Mittäter und der Haupttäter hat 4 Jahre bekommen. Vier Jahre nur? Ja, beide so wenig. Und das ist das, was mich so schockiert, dass die jetzt halt wieder seit 9 Jahren auf freiem Fuß sind und sich wahrscheinlich die Hände reiben, dass sie nochmal davon gekommen sind, weil sie beide getrunken haben und wahrscheinlich der Rechtsanwalt das irgendwie so gedeichselt hat wegen verminderter Schuldfähigkeit. Naja, sowas, genau. Und das finde ich also bis heute noch so krass, dass ich da... Das glaube ich. Und du hattest einen guten und engen Draht zu deinem Onkel. Ja, das war mein Lieblingsonkel. Das muss dann ja für dich damals als 13-Jähriger auch der Mega-Schock gewesen sein. Ja, auf jeden Fall. Hat man es dir gleich so erzählt, wie du es mir gerade erzählt hast? So schlimm? Nein, das hat meine Mama und meine Oma, die haben mir das halt erst ein paar Jahre später erzählt, weil ich habe ihn klar auch irgendwann vermisst, weil er nicht mehr kam. Und meine Mama hat mir halt erzählt, dass ein Unfall passiert ist und dass er halt es nicht geschafft hat. Und nach ein paar Jahren hat meine Oma mir das dann halt richtig erzählt, ne? Mit meiner Mama zusammen. Weil mein Onkel war eigentlich immer derjenige, der... Das ist wirklich ganz schlimm, wenn man sich vorstellt, dass solche Täter schon wieder frei rumlaufen und ein normales Leben führen und es sich gut gehen lassen. Genau. Und so etwas Grauenhaftes gemacht haben. Man wahrscheinlich noch in Köln rumläuft und die einen entgegenkommen und man weiß es halt nicht, ne? Und du weißt es nicht, genau. Ja. Genau. 1997 war es, sagst du? Ja. Denkst du oft daran? Ja, tagtäglich. Tagtäglich? Ja. Ich war auch in Therapie letztes Jahr. 4 Monate am Stück. Ja. Und ja, es war schon eine heftige Zeit. Nadine, meine Sendung ist jetzt gleich vorbei. Ja. Aber du hast gerade das Stichwort gesagt, dann würde ich möchte vorschlagen, dass dich meine Psychologin gleich nochmal anruft, die Magdalena. Ja. Ja? Dann legst du bitte auf und die Magdalena meldet sich gleich nochmal bei dir. Ist in Ordnung. Wünsche dir von Herzen alles Gute und schönes Wochenende. Ja, Domian, ja? Ich habe noch eine ganz kurze Frage. Mach ganz schnell. Ich guck jetzt schon seit Jahren deine Sendung und höre dir auch immer gerne zu. Würdest du mir vielleicht noch ein Autogramm schicken? Ja, natürlich. Du sagst deine Anschrift gleich der Magdalena. Okay? Tschüss. Ja, mach ich. Ciao. Danke, tschüss. In der Technik heute Nacht Tobias Fritz. Jetzt möchte ich euch gerne noch unser Thema sagen. Nächste Woche, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, heißt das Thema: Ich hasse diesen Ort. Und ich frage euch, gibt es einen speziellen Ort, mit dem ihr etwas sehr Schreckliches verbindet und mir das erzählen wollt? Meldet mir das, wenn ihr mitmachen wollt, unter domian@wdr.de. Ansonsten wünsche ich Ihnen und euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag. Bis dann. Ciao.